Hallihallo und herzlich willkommen zur Episode 22 vom Wechselzone Podcast mit Adrian. Hallo. Und mir, Lukas. Servus. Heute, so kurz nach der letzten Episode, gleich wieder die nächste, denn es stand ein, oder vielleicht für den Adrian, das Saisonhighlight an. Und ja, sozusagen. Genau, darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Und genau. Dann frage ich dich doch schon gerade mal, wie geht es dir gerade so jetzt danach, den Tag danach? Also es geht. Ich habe mir einen ziemlichen Sonnenbrand zugezogen auf den Rücken. Den habe ich mir dummerweise irgendwie vergessen einzucremen oder eincremen zu lassen. Und dementsprechend sieht er aus heute. Ansonsten die Beine, das geht. Natürlich merke ich die Beine, aber das hält sich in Grenzen. Also die Treppe hoch und runter, ja, tut schon ein bisschen weh, aber ich sag mal so, ist jetzt nicht so krass, dass ich irgendwie die Treppe nicht hochkomme oder so. Ich fühle mich aber insgesamt so etwas müde, matt. Das, ja, das hat schon gestern so in der Hinsicht schon Spuren hinterlassen, ja. Hm. Ja, ja, ich habe auch so mal ein, zwei Zuhörer gefragt, mal ein bisschen aus einer anderen Sicht wollte ich das auch mal sehen, jetzt nicht nur aus meiner Sicht, was so die Leute vielleicht wissen wollten. Mhm. Und da ist zum Beispiel auch gefragt worden, was war das denn jetzt für ein? Also nochmal auf die Distanzen zu sprechen, was waren deine Distanzen? Ja, das war ein halber Ironman, also die Mitteldistanz, 1,9 Kilometer Schwimmen. Normalerweise sind es 90 Kilometer Radfahren, aber gestern waren knapp 93, also die Radstrecke hat etwas Überlänge. Und ein Halbmarathon zum Schluss, also 21,1 Kilometer laufen. Okay. Und der Sprint bei der Challenge, weißt du da gerade, wie viel das wäre? Der Sprint? Ja. Die Sprintdistanz meinst genau. Du jetzt? Ja, die Sprintdistanz ist dann halt an sich immer 500 Meter Schwimmen beziehungsweise 750. Normalerweise wären es 750, gell, in der Sprintdistanz, ja. Weil es die Hälfte von der Olympischen ist. Aber es sind jetzt, man hat sich da irgendwie in der Sprintdistanz auf 500 geeinigt. Dann sind es 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Okay, und waren da die Athleten, die jetzt andere Disziplinen gemacht haben, bei euch mit auf der Strecke oder waren das? Nein, die sind erst gestartet. Erst so zur Mittagszeit, also als ich auf der Laufstrecke war, da habe ich immer noch Leute im Wasser schwimmen gesehen. Das war wohl dann die Sprintdistanz. Okay, aber das ist aber dieselbe Strecke, also die da machen. Also ja, dieselbe Strecke, nur halt alles abgekürzt. Ne? Okay, ja. Bevor wir da jetzt mal weiter auf diese Fragen eingehen, erzähl doch mal den Zuhörern, wie ist das vor dem Wettkampf abgelaufen, weil da waren ja bei dir selber ein paar Unstimmigkeiten, jetzt gerade mit dem Late-Check-In und so, wie hat das denn alles geklappt, sagen wir, bis du kurz davor bist, kannst du ja schon mal erzählen. Okay, also ja, also im Großen und Ganzen hat das wirklich im Endeffekt alles gut geklappt. Also da muss ich auch ein großes an die Challenge-Organisation aussprechen. Dankeschön, meinst du? Ja, was habe ich gesagt? Ein großes Dankeschön, ja, auf jeden Fall. Habe ich Dankeschön verschluckt? Ja. Nein, ein großes Dankeschön. Ja, ich habe dann über Facebook habe ich dann ja eine Nachricht geschrieben, ob noch ein Late-Check-In noch möglich ist. So am wann war das? Am Samstag, ne, habe ich dann geschrieben. Ja, genau, am Samstag. Genau. Weil wäre das nicht möglich, dann wäre ich da zu 99% nicht gestartet, weil, wie ich das schon in der letzten Folge gesagt habe, meine Frau war beruflich unterwegs den ganzen Tag und ja, ich musste halt bei den Kindern bleiben und den Samstag, und es wäre einfach nicht möglich, das Fahrrad am Freitag abzugeben beziehungsweise die Startnummern am Samstag zu holen, was ich eigentlich so bei so Wettkampf aber gang und gäbe ist, sage ich mal. Die haben sich dann irgendwann Nachmittag gemeldet, haben mir geschrieben, ja, wäre kein Problem. Musste halt diesen Late-Check-In nochmal nachzahlen. War überhaupt kein Problem, alles gut. Ja, dann bin ich halt am Wettkampf morgen um kurz nach 5 hier los. Die Autobahn war wirklich so gut wie leer, also sehr wenig los auf der Autobahn. Bin dementsprechend richtig gut durchgekommen. Ungefähr, was weiß ich, was habe ich gebraucht? 1:45, 1:50 war ich da. Ja, also der Parkhaus war auch relativ in der Nähe. Also da muss man sagen, da haben die sich wirklich was Gutes überlegt. Also die Expo, die Stadtnummernausgabe und drumherum sind viele Parkhäuser. Also man hat da wirklich, die Wege sind wirklich sehr kurz. Also das muss man sagen. Auch die ganzen Hotels. Ich habe auch gesehen, das Hotel, wo wir übernachten sollten, da hätte ich, ohne zu übertreiben, Luftlinie 50 Meter bis zur Wechselzone und vielleicht 150 bis zum Start, Schwimmstart. Also alles sehr dicht beieinander, alles ja, überall kurze Wege, also so ganz, ganz cool alles organisatorisch da schon veranstaltet. Ja, also wie gesagt, ich habe halt meine Stadtnummern abgeholt, alles reibungslos, habe halt mein Fahrrad fertig gemacht, bin dann in die Wechselzone, habe dann mein Fahrrad abgestellt. Zwischendurch habe ich noch den Volker getroffen, der jetzt auch in Gambach ist, bei einem Triathlonverein, wo ich früher war. Und da haben wir uns auch nochmal ein bisschen unterhalten. Wir haben uns auch nochmal beim Schwimmen nochmal getroffen und wir waren in der gleichen Startgruppe, haben uns dann aber kurz vorm Start nochmal verloren aus den Augen beim Einschwimmen. Wir haben uns aber auf der Laufstrecke nochmal wieder gesehen, aber dazu komme ich später. Ja, also es war ganz nett. Ja, haben so ein bisschen unterhalten, so über die Gambacher Verein und so weiter. Ja, also es war wirklich alles sehr entspannt, alles reibungslos, hat alles gepasst. Ja, dann schönen Gruß an Volker, falls er das hört. Genau. Ja, hast ja mal mit dem Neoprenanzug erwähnt, dass du das auf der Expo noch erledigen wolltest. Hast du denn da noch was gemacht? Warst du überhaupt auf der Expo? Ich bin durch die Expo durchgefahren, aber natürlich ist das noch um 7:30 alles zu. Die machen ja erst viel später die Expo wieder auf quasi. So früh am Morgen geht da ja keiner hin und ja, so kurz vor dem Start haben die Athletinnen da eh keine Zeit und ja, also erfahrungsgemäß wird das erst so gegen 9 oder 10 aufgemacht. Dementsprechend habe ich da einfach in Kauf genommen, dass ich halt keinen Neoprenanzug bekomme und halt dementsprechend ist mein Plan da ziemlich in die Hose gegangen und ich musste mir halt was anderes überlegen. Also habe ich beim Schwimmen habe ich meinen Skinfit-Einteiler nur zur Hälfte angezogen. Also den Oberteil habe ich ausgelassen, weil der sitzt schon sehr eng. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass wahrscheinlich beim Kinzigmann war das nicht der Neoprenanzug, sondern der Einteiler, der mich da wirklich so eingeengt hat, beziehungsweise die Kombination aus beiden. Weil der Neopren, der sitzt auch schon eng, aber der Einteiler eigentlich noch enger. Wenn ich jetzt den Neopren ohne den Einteiler anziehe, dann ist das viel, viel besser. Und dementsprechend war das dann beim Schwimmen kein Problem. Und ich hatte da keine Probleme mit der Luft. Ja, vielleicht auch wegen der Kälte dann noch. Apropos Kälte. Ja, das könnte sein, ja. Wie waren denn die Wassertemperaturen? Die Wassertemperatur war knapp 22 Grad, war sehr angenehm, war überhaupt kein Problem, aber ich muss ja auch sagen, es waren schon beim Start und 8:45 waren auch schon gut, ja, keine Ahnung, so um die 20 Grad auch draußen. Ne? Also ob es jetzt, was weiß ich, 19 oder 20 waren, keine Ahnung, aber es war schon gut warm. Also ich bin da auch mit kurzer Hose und kurzen Ärmel hingefahren, weil es war ja auch schon morgens um 5 waren es schon 16 Grad. Als ich da ankam, wann war es? So kurz nach 7. da waren da schon jetzt irgendwie 2-3 Grad mehr, um 8 Uhr war schon die Sonne da, also von daher, die Lufttemperatur und die Wassertemperatur, die waren schon sehr angenehm, das war überhaupt kein Thema, ganz, ganz anders wie beim Kinzigmann. Okay, und wo seid ihr da geschwommen, in einem Fluss, im Schwimmbad? Oder? Ja, in den Neckar, ja. In den Neckar, ja. Okay. Und also ich habe mir ein Video angeschaut vom Heilbronn jetzt hier vorhin und da sind die Athleten quasi aus dem Wasser gestartet, also nicht irgendwie noch einen Landgang zu, und dann gestartet, so wie man es jetzt von Hawaii kennt oder sowas, sondern die standen schon quasi im Wasser. Nee, in Hawaii startest du genauso wie beim Heilbronn. In Hawaii startest du auch aus dem Wasser raus. Okay. Also du meinst nicht so wie bei Ironman Germany. Weil da startest du vom Land und läufst ins Wasser. Genau. Oder bei vielen anderen machst du das auch. Ich glaube, Lanzarote macht das auch so. Oder ich glaube, in Frankreich beim Ironman ist es auch so. Also viele Ironmans machen es so. Aber auf Hawaii startest du, bist du ja im Wasser. Das ist ja so ein Wasserstart. Und das ist ja bei Heilbronn auch so. In Rot ist es übrigens auch so. Du startest auch im Wasser. Ja, finde ich angenehmer, weil wenn die ganze Meute losläuft, weißt du, dann gibt es ja richtig diese Stechen und Hauen. Also das lässt sich halt mit dem Wasserstart so etwas vermeiden, finde ich. Also das ist etwas, etwas entspannter. Okay, auf der Internetseite von Challenge Heilbronn, da werben die, dass die Sauberkeit des Wassers nach EU-Richtlinien sind. Du hast dich auch schon hier im Podcast öfters mal über die Wasserqualität der ein oder anderen Triathlons beschwert. Wie war es denn da bei der Challenge? Naja, also das ist schon eine Brühe, aber es ist okay. Also ich habe mich da zum Glück nicht verschluckt oder so. Das ist zum Glück nicht passiert. Die Wasserqualität soll wohl gut gewesen sein. Da müssen wir einfach jetzt so das glauben. Ich muss sagen, so beim ganz ganz früh, wo man noch im Schiersteiner Hafen beim in Wiesbaden geschwommen ist, da war es ziemlich heftig mit dem Diesel von den ganzen Schiffen, die da standen, ne, und Motorbooten und so weiter. Dann da hast du nur deinen Kopf ins Wasser getan. Bist du gar nicht drum herum gekommen. Also, ja, das war unangenehm. Okay. Das war jetzt in Heilbronn nicht so. Ne. Dann kommen wir doch mal zum Schwimmen. Jetzt kannst du mal dein Schwimmerlebnis erzählen. Ja, das Schwimmen. Wie gesagt, kurz vorm Start nochmal mit Holger gesprochen. Dann sind wir ins Wasser und haben uns kurz eingeschwommen. Wir sind irgendwie so 5 Minuten vor Start ins Wasser gelassen worden. Die Profis waren schon unterwegs. Die haben den Fluss da quasi so halb geteilt. Ja, also du schwimmst, eine Seite schwimmst du hoch, die Hälfte der Strecke und dann wieder runter. Bis zum Startpunkt, beziehungsweise dann bis zum Ausstieg. Das sind so vielleicht Luftlinien nochmal so 20, 30 Meter auseinander. Der Start, wie gesagt, dadurch, dass das jetzt Startgruppen waren, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie viel pro Startgruppe jetzt drin waren, aber kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber es waren jetzt keine großen Gruppen, es waren jetzt nicht so viele Leute im Wasser. Also vom Start hier, wie gesagt, kein großes Hauen und Stechen. Allerdings fand ich so die ersten 200-300 Meter fand ich sehr langsam. Ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht voran. Aber ich habe auch keine Möglichkeit gehabt, irgendwie zu überholen. Weißt du, weil du hast eine Mauer von Schwimmern vor dir, seitlich. Du bist da jetzt irgendwie komplett eingekeilt und musst einfach deren Tempo schwimmen. Und hat einen Moment gedauert, bis ich das so ein bisschen gelichtet hat, beziehungsweise ich habe da versucht, jede Lücke, die ich da bekommen habe, zu nutzen und irgendwie weiter nach vorne zu kommen, aber das hat so wirklich das hat einen Moment gedauert, bis sich das so ein bisschen gelichtet hat Und so nach der Hälfte der Strecke, nach dem Wendepunkt, wo wir dann zurückgeschwommen sind, war es dann auf jeden Fall deutlich besser. Da hatte ich viel mehr Platz und konnte dann halt wirklich mein Tempo schwimmen. Ja, aber im Großen und Ganzen recht ereignislos. Ich habe mich beim Schwimmen wirklich gut gefühlt. Ich hatte immer das, ich war irgendwie nicht am Anschlag, hatte immer das Gefühl, so richtige Tempo zu schwimmen. Und ich kam dann nach, ich sag mal, offizielle Zeit ist 33:12, aber die Matte, die liegt ja auch so ein bisschen ein paar Meter draußen, und bis man sich da rausgequält hat aus dem Wasser, da stehen so Helfer und helfen dir und so, aber bis du da aus dem Wasser raus bist und über die Matte läufst, vergehen paar Sekunden. Also von daher, es wird schon so eine 32er, 32:50, irgend sowas um die Zeit wird es sein. Also wie gesagt, offiziell ist es 33:12 und damit bin ich vollkommen zufrieden. Also ich wollte unter 35 Minuten schwimmen. Das habe ich mir so als Ziel auferlegt und ja, voll im Soll. Ja, das ist, dann hat es natürlich besser geklappt als beim Kinzigmann. Deutlich besser, ja. Du hast auch erwähnt, deine Uhr hat gestreikt. Die wollte genau, also ja, die ich irgendwie, vor dem Start hatte ich noch deutlich gehört, dass ich da jetzt irgendwie in dem Triathlon-Menü da jetzt auf Start gedrückt habe. Aber irgendwie beim Ausstieg habe ich die Uhrzeit gesehen. Also irgendwie ist die Uhr ausgegangen, wieso auch immer. Keine Ahnung, was da passiert ist. So, dass ich jetzt den Weg, man ist aus dem Wasser raus, musste ein paar Treppen hoch auf eine Brücke, und dann ist man zur Wechselzone gelaufen. Ein elendlanger Weg, also ohne zu übertreiben, 400 Meter, wenn nicht länger. Also wirklich, wir sind eine Straße runtergelaufen, über eine Bahnschiene bis zum Bahnhofparkplatz. Da war die Wechselzone. Also das war wirklich, wir mussten um die Wechselzone herumlaufen. Also wir sind jetzt nicht quasi den geraden Weg zur Wechselzone gelaufen, sondern so seitlich, weißt du, quasi auf die andere Seite und dann erst rein. Also das hat sich gezogen ohne Ende. Da sieht man ja auch an der Wechselzeit von 4 Minuten, etwas über 4 Minuten, also das war wirklich wahrscheinlich eine der längsten Strecken vom Schwimmen in die Wechselzone, die ich je erlebt habe. Und das Wechsel hat dann gut geklappt, oder? Ja, Neoprenanzug hatte ich ja zur Hälfte aus, dann nochmal die Beine raus, dann Helm, Brille auf, Startnummer und raus auf die Radstrecke. Da habe ich aber immer noch, als ich aufs Fahrrad bin, habe ich erstmal immer noch an der Uhr gefummelt, und weil ich wollte unbedingt die Aufzeichnung haben, und das hat nochmal ein paar Minuten gedauert. Also auf meinen Daten, da fehlen so 500 Meter oder so, werden da wohl fehlen, bis ich da das alles wieder eingestellt habe. Naja gut, dann kommen wir mal zum Radfahren. Wie war da so die Atmosphäre auf der Radstrecke? Und was war das für eine Strecke? War die da komplett abgesperrt, oder waren da trotzdem noch Autos in der Gegend, oder wie kann man sich das vorstellen? Also die Strecke war schon so ziemlich, sage ich mal, zu 80% abgesperrt. Es waren so in ein paar Dörfern, gab's ein paar geteilte Straßen, wo wir uns die Straße mit Autos teilen mussten, aber das war richtig gut abgesperrt, so dass man sich da nicht in Quere kommen könnte. Also auch da so von der Organisation richtig gut gemacht. Aber ich sag mal, zum größten Teil war die Strecke schon abgeschirmt, beziehungsweise war ohne Gegenverkehr. Zur Strecke selbst muss ich sagen, landschaftlich sehr, sehr schön in den Weinbergen da rund um Heilbronn. Da kann ich wirklich nichts anderes sagen. Also wirklich sehr schöne Gegend, hat mich teilweise auch so ein bisschen an Rot erinnert, so die Radstrecke. Hat mir sehr gut gefallen. Aber so schön wie sie auch war, so grausam war sie auch. Also ich weiß nicht, ob du das auf Strava diesen Profil gesehen hast von dieser Radstrecke. Also das ist ja das reinste Sägeblatt. Also es gibt ja wirklich es gibt kein Stück, das gerade ist. Es gibt einfach nichts, was da auf der Strecke gerade ist. Es geht entweder hoch oder runter. Ja, und das mal mehr oder mal steiler, mal weniger steil. Also es sind sehr viele, ja, relativ kurze, aber sehr steile Passagen dabei. Also so, ja, halt, ne, wie man sich das so in so Weinbergen vorstellt. Ne? Es geht halt ziemlich steil hoch. Ich hab das Radfahren ja am Anfang relativ gemächlich gestaltet, wollte da irgendwie nicht überpacen, wollte erstmal in meinen Rhythmus kommen. Man muss erstmal aus Heilbronn raus, also sehr verwinkelt war das Ganze und immer so leicht hoch. Also habe mich da echt schwer getan, erstmal einen Rhythmus zu finden. Das hat wirklich gedauert. Ja, dann irgendwann als Heilbronn raus ist man auf so eine, ja, ich weiß nicht, wie viele Kilometer waren es. Lass es mal vielleicht keine Ahnung, knapp 20 Kilometer sein. Und dann warst du auf so eine Schleife, die du zweimal umfahren musstest. Und dann bist du wieder auf die, ne, auf quasi dann wieder auf dem, auf die 20 Kilometer Strecke nach Heilbronn rein. Wie gesagt, also ein hartes Stück Arbeit und gut, dass ich mich anfangs etwas zurückgehalten habe, weil so, ich weiß nicht, so ab Kilometer 75 ungefähr wurde es richtig hart. Also da waren ein paar richtig heftige Stiche, ein paar Anstiege, die es richtig in sich hatten und dazu ein heftiger Gegenwind. Also der war richtig krass. Ja, das hat mich dann doch schon ganz schön Kräfte gekostet. Das kann ich nicht anders sagen. Also das war schon sehr kräftezehrend, kräfteraubend. So von der Stimmung hier auf der Strecke, das war auch ähnlich wie in Roth, da so in diesen kleinen Dörfern, wo du da vorbeifährst. Gab es halt ja, saßen viele Leute zusammen, haben da was gegessen oder getrunken, haben uns angefeuert. Das kenne ich irgendwie so aus Rot, auch so noch von damals. Das war ganz cool. Also die Leute waren wirklich gut dabei. Das war auf der Laufstrecke dann umso krasser. Ich meine, klar, das Laufen ist dann halt da mitten in der Stadt. Von daher war das dann natürlich viel mehr los. Aber das war auf der Radstrecke auch schon ganz schön, ja. Na gut, dann kamst du ja wieder zur Wechselzone, Genau. zum Laufen. Wie war da das Wechseln, das zweite Mal? Wow, also das war schon sehr zäh. Also ich habe schon in eine Wechselzone gemerkt, boah, also das wird echt eine harte Nummer. Ich muss ja auch zur Radstrecke noch sagen, die Radstrecke hat eine Überlänge. Wie gesagt, ne, wie am Anfang erwähnt, normalerweise sind es 90 Kilometer. Da hat mein Tacho jetzt knapp 93 gezeigt. Mit einer Radzeit von 3 Stunden 8. Und was mich halt allerdings wundert, ist die Höhenmeter, wenn ich mir jetzt so angucke, so auf Strava, die Höhenmeter von den anderen, da zeigt es quasi bei jedem was anderes. Also mal 1100, mal 1300, bei dem anderen nur 1000. Also das ist schon irgendwie ganz komisch. Aber ja, also so irgendwie doch, ja, so um die 1200 dürfte die Strecke haben. Aber das weicht bei vielen ziemlich ja, auseinander. Ja, also wie gesagt, also halt in der Wechselzone angekommen, war ich bis dahin, muss ich sagen, so ziemlich in Soll. Ich wollte unter 35 Minuten schwimmen, geschafft, um die 3 Stunden laufen, wobei ich wusste, ja, so eine 3:05 habe ich mir ausgemacht. Gut, jetzt waren es irgendwie 3:08 und ein paar zerquetschte Radfahren meinst du? Radfahren. Ich wusste wirklich, das wird eine harte Nummer beim Laufen, weil es war mittlerweile irgendwie kurz vor 1 und der Thermometer da in der Stadt, der zeigt irgendwie 29 Grad. Und so hat sich das natürlich angefühlt, ne? Und ich muss leider sagen, ich bin alles andere als hitzefeste Läufer. Das macht mir beim Radfahren nie so viel aus, aber beim Laufen ja, ist da wirklich nicht viel drin. Und ja, wieso auch immer, ich dachte irgendwie, meine Uhr spinnt. Bin ich natürlich viel zu schnell losgelaufen, wobei es sich so nicht angefühlt hat. Also da habe ich wirklich den typischen Anfängerfehler gemacht. Ich bin irgendwie so den ersten Kilometer in 4,30er Schnitt, dann hatte ich irgendwie den zweiten auch irgendwie 4,40, 4,45 und ich habe mir gedacht, kann ja irgendwie nicht sein, du läufst ja echt langsam, ne? Ich dachte, okay, weißt du, beachte die Uhr einfach nicht, lauf nach Gefühl und ja, und das wurde dann schon aber auf der ersten Runde, also es war ja 7-Kilometer-Runde, die man halt dreimal laufen musste, dann irgendwann doch zäh, dass ich dann irgendwann so um den Fünfer-Schnitt gelaufen bin, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. In der zweiten Runde wurde es dann richtig, richtig hart. Ja. Also die erste Runde, die ging noch gut rüber. In der zweiten Runde wurde es dann ziemlich, ziemlich hart. Da habe ich mich einfach total behützt gefühlt und habe da an jeder Verpflegung, es waren 3 Verpflegungen pro 7 Kilometer, habe dann einen Halt gemacht und habe da versucht, mich abzukühlen mit den Schwämmen. Ja, ich habe die auch überall reingesteckt, wo es nur ging. Und habe da auch viel Wasser getrunken. Wobei ein einziger kritischer Punkt an dem Ganzen war, dass eine Verpflegungsstelle, die so ziemlich, ja, nicht schattig stand, sondern so ziemlich in der Sonne, die hatten wirklich pisswarmes Wasser. Die Cola war nicht zu trinken, so warm war sie. Und die Gels, da hast du gedacht, die hat jemand in einen Kochtopf reingeworfen, so warm waren sie. Das war eigentlich nicht so, das hast du nicht runtergekriegt. Ich habe mir ein Gel reingewirkt und dann habe ich den direkt wieder rausgespuckt, weil das ging nicht. Weißt du? Und das war aber nur diese eine Verpflegungsstelle. Ich hatte aber wirklich da irgendwie keine Kraft mehr, mit Leuten zu diskutieren. Wäre wahrscheinlich gerade das Falsche gewesen, in dem Moment sich da noch... Ja, und vor allem, ich muss sagen, die Helfer, die waren super nett, die waren wirklich sehr zuvorkommend, egal ob jetzt auf der Radstrecke oder auf der Laufstrecke und weißt du, ich will da jetzt die Leute helfen ein, weißt du, und da jetzt nochmal mit dem Meckern, das wäre nicht fair gewesen. Ich wundere mich nur, dass sie selbst nicht drauf gekommen sind, oder ich weiß es nicht, vielleicht kamen sie auch gar nicht. Ich meine, da waren wirklich sehr viele Leute auf der Strecke, das Zeug irgendwie, weiß ich nicht, in den Schatten zu stellen oder so, aber das war wirklich ungenießbar, ne, auf der einen Verpflegungsstelle. Bei den anderen zwei ging es ganz gut und ja, dann halt im Ziel hast du ja alles schön gekühlt gehabt. Also das hat sich wirklich, ich habe da so ein alkoholfreies Bier getrunken, also das war selten so geil wie da. Also das kannst du mir glauben. Ja, aber nochmal zurück zu der Laufstrecke, also die letzte Runde, also du wirst da wirklich sehr, sehr angefeuert, also da auf der Laufstrecke, gerade du hast da jetzt, du läufst da in der Innenstadt, läufst dann so kurz raus, du so im Park, über so 2 Brücken, so in dem Park ist es etwas ruhiger, aber auch da war viel los, es war ja Sonntag, viele, viele Familien waren da und was weiß ich, Leute, die selber irgendwie Sport gemacht haben und so, viele haben sich angefeuert und so weiter, also das war schon ganz cool. Ja, aber auf der letzten Runde war es schon richtig heiß, also beziehungsweise hart. Also da hatte ich einfach nichts mehr übrig und die Beine waren wie Blei. Ich muss aber sagen, an die Option irgendwie aufzugeben, habe ich nicht gedacht, überhaupt nicht. War für mich überhaupt keine Option. Also ich meine, wieso denn auch? Also man kann sich auch so, was weiß ich, wenn man jetzt irgendwie, weil wie gesagt, die 2 Runden, die gingen auch relativ schnell durch, auch wenn die zweite nicht so ganz einfach war, aber auf der letzten 7 Kilometer, da habe ich mich schon gequält. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, kam mir da jetzt irgendwie nicht so die Idee, ey komm, jetzt scheiß drauf, steig aus oder so, das kam mir jetzt nicht in den Sinn. Das war kein Thema, so in dem Sinne. Ja, dann halt, ja, so nach den 21 Kilometer, ja, hat man auch einen schönen Zieleinlauf gehabt, so am Rathausplatz, bist du so, ja, so, was weiß ich, drei Kurven waren es oder so, bist in so quasi in so Labyrinth da hin und her gelaufen zwischen ganz vielen Leuten, da wurde ähnlich wie in Frankfurt auch oder bei Challenge Road, ja, so, für Zuschauer wurde so eine Bühne aufgebaut, also Stimmung war ja bombastisch. Ja, dann bin ich halt ins Ziel gekommen. Beim Laufen hatte ich, glaube ich, ja, rund 2 Stunden gebraucht, also da bin ich zum Schluss ganz schön abgekackt, hatte irgendwie am Ende 55er Schnitt. Ja, also es war schon beim Laufen war es schon hart, ja. Aber das war mir auch klar. Das wusste ich, dass das nicht ohne wird, weil das so irgendwie, weißt du, bei mir ist es schon 22, 23 Grad ist mir schon zu viel, aber das waren knapp 30 Grad, wobei wahrscheinlich da mitten in der Stadt waren es wahrscheinlich über 30, ne? Da war wirklich richtig heiß und ja, von daher nicht so mein Wetter. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Sagtest du 2 oder 3 Runden bist du gelaufen? 3 Runden, 7 Kilometer. Okay, ja, deswegen. Ich dachte, ich hätte 2 verstanden, aber gut. Also 3 Runden bist du gelaufen und musstest du auch mal stehen bleiben dann, wenn du... Also ich hab dich ja verfolgt beim Live-Tracking und habe schon bei der ersten Zwischenzeit, ich weiß nicht genau, wann die genommen wurde, aber da habe ich schon gesehen, da hattest du... Vom Start warst du bei 3 Stunden 41 nach dem Wechseln und 51 und dann warst du beim ersten Punkt bei 4 und 3 und dann beim nächsten, beim Runpunkt 1.1 bei 4.15 und da habe ich schon gemerkt, ob das jetzt nicht alles so schnell war, was er da gemacht hat. Hm. Na gut, das hast du mir ja dann später auch bestätigt, dass es zu schnell war. Und, ja, war es auch. Sieht man ja, aber irgendwie, auch. Ja, ich meine, weißt du denkst so, ja, das fühlt sich irgendwie gar nicht danach an. Aber weißt du, jetzt so in dem Moment, ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht durch die Müdigkeit oder so, kann man da jetzt nicht mehr so klar denken oder wie auch immer. Und ich habe mir einfach gedacht, das fühlt sich okay an. Also lauf dieses Tempo weiter. Aber ja, also das... wurde dann ganz schnell dann aus dem 4.30er Schnitt ein 5er Schnitt und aus dem 5er Schnitt ganz schnell ein 5.30er Schnitt irgendwann. Und ja, und ich hab an den Verpflegungsstellen habe ich halt Pausen gemacht und wollte mich da richtig abkühlen. Ja, so das da habe ich mir auch ein bisschen Zeit gelassen, ja. Das war mir wichtig. Ich habe, wie gesagt, ich konnte irgendwann auch diese Gels nicht mehr sehen und ich habe ja irgendwann auch auf der letzten Runde auch so ein bisschen Hungerast gekriegt. Gut, es war jetzt irgendwie nicht so das große Drama oder so. Ich habe da versucht, das Ganze irgendwie mit Cola irgendwie zu überbrücken. Ich hatte da nur noch irgendwie ein paar Kilometer ins Ziel, war nicht viel. Aber ich konnte einfach nichts mehr essen. Ne, irgendwie hatte ich dann doch, aber also beziehungsweise diese Gels, die haben da halt Gels verteilt, Gels, Cola, Wasser. Und es gab jetzt irgendwie nur so zwischendurch, gab es da so einen Red Bull-Stand, wo sie auch Red Bull verteilt haben. Aber ich habe mir so viele Gels auf der Radstrecke schon reingedrückt und irgendwie auf der ersten Runde, Laufrunde, habe ich auch nochmal irgendwie ein Gel. Bei der zweiten ging das nicht mehr, auf der dritten habe ich ja gar nichts mehr gegessen und nur getrunken. Wie gesagt, dann halt nur noch Cola und auch mal zum Schluss Red Bull. Aber ja, ich habe das schon gemerkt, dass ich da halt so einen Hungerast habe. War jetzt irgendwie nicht so krass, dass ich da vor die Wand gefahren wäre oder so. Das war dann eher wegen der Hitze als wegen... Hunger, aber diese Gels konnte ich nicht mehr sehen. Und was hast du denn für Schuhe dabei gehabt? Ich bin die Sauconis gelaufen, die hilf mir nochmal, Freedom ISO. Ja, okay. Die blauen. Ja, genau. Ja, das war ja dann hast du es ja geschafft gehabt nach dem Laufen. Du hast noch einen Volker getroffen unterwegs, hast du erwähnt. Genau. Der Volker, das habe ich aber dann irgendwie nachhinein auch erfahren, der hat mich wohl auf der zweiten Runde überholt. Ich habe das dann irgendwie in meinen Nebel dann nicht mehr irgendwie so richtig mitbekommen, beziehungsweise es waren wirklich, auf der Laufstrecke waren dann viele Leute unterwegs. Da waren auch dann die von der olympischen Distanz, irgendwann kam halt die von der Sprintdistanz dazu, plus die Mitteldistanz, die lief ja auch in Wellen ab, ne? Also es kamen ja immer mehr Leute auf die Strecke, und da habe ich dann nicht mehr irgendwie gesehen, als er mich überholen hat, aber es ist wohl irgendwann auf der zweiten Runde passiert. Ja, ich muss sagen, als ich im Ziel war, war ich wirklich heilfroh, das Ding gefinisht zu haben. Aber was mir halt so aufgefallen ist, ich war da irgendwie gar nicht emotional oder so. Ne? Ich habe ja schon irgendwie viel auf Heilbronn hingearbeitet und viel Zeit dafür geopfert. Es war auch schön, es ist wirklich eine klare Empfehlung, dieser Wettkampf, für jeden, der jetzt, sage ich mal, jetzt nichts irgendwie auf Zeit machen will, weil ich glaube, da gibt es andere Strecken, die sind viel besser oder viel geeigneter dafür. Also dafür ist Heilbronn gerade, ja, was die Radstrecke angeht, weil die Laufstrecke ist ja schon recht flach. Aber die Radstrecke, die hat es ja schon richtig in sich. Und also ist wirklich eine klare Empfehlung. Nur, ich fühlte mich da irgendwie schon so abgebrüht. Beziehungsweise, weißt du, es hat mich nicht so sehr berührt irgendwie. Ich habe da wirklich den einen oder anderen gesehen. Der eine ist irgendwie auf die Knie, der andere musste da irgendwie ein paar Tränchen verdrücken oder so. Oder haben sich gefreut, wie verrückt, so irgendwie. Fand ich alles ganz cool, weißt du, bei mir war das irgendwie, okay, geschafft, gut, es war ja auch im Endeffekt meine achte, ich glaube mittlerweile, ja, so irgendwie acht Mitteldistanzen musste ich gemacht haben, vielleicht lag es da dran, weiß ich nicht, aber jetzt irgendwie, irgendwie so sehr, sehr routiniert, so, weißt du, so am Ende alles verlaufen, so die Emotionen haben da so ein bisschen gefehlt. Ja, vielleicht ist einfach nur der Druck abgefallen, dass du das geschafft hast. Ja, das schon. Also jetzt wusste ich, okay, das Ding ist jetzt durch, jetzt hast du es geschafft. Ne? Und es war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Ja, also das war so die Bedienung, die Strecke, das war alles sehr hart. Das war alles wirklich, diese Zeit ist von den acht Mitteldistanzen meine langsamste, ne? Also was bin ich irgendwie, 5,50 oder so, 5,51, irgend sowas um den Dreh hatte ich am Ende, und das ist bei Weitem die langsamste Zeit, ne? Also meine Bestzeit ist über eine Stunde schneller, aber das auf einer komplett flachen Strecke, ja? Und das ist halt der Unterschied, und und wahrscheinlich auch ja, also ich bin jetzt wieder nach 10 Jahren wieder drin. Wahrscheinlich war es doch nie so einfach, diese 10 Jahre ausgelassen zu haben. Und da fehlt einfach auch so ein bisschen wieder, weißt du, der Rhythmus, beziehungsweise die Wettkämpfe fehlen vielleicht auch. Ne? Also ich habe ja dieses Jahr mein zweiter Wettkampf überhaupt und mein zweiter Triathlon nach 2008. Oder ne, ich weiß jetzt gar nicht, also zumindest die letzte Mitteldistanz habe ich 2008 gemacht, und ich bin froh, dort gestartet zu sein, weil der Wettkampf schon lange auf meine To-Do-Liste stand, also da hatte ich schon lange Lust drauf. Jetzt habe ich es in der Tasche, und wie gesagt, es war hart erarbeitet, von daher so bin da schon so etwas stolz auf das Ganze, auch wenn das jetzt irgendwie so die Zeit jetzt nicht der Hammer ist oder so, aber so wie der Wettkampf für mich abgelaufen ist, das war schon okay. Na, jetzt hast du deine Zeit einfach so abgekapselt, abgetan, das wollen wir ja auch nicht unterschlagen, du hast 5 Stunden 53, 31 gebraucht. was ich finde, unter 6 Stunden bei den Bedingungen und der Strecke, wenn man sich bei Strava mal anschauen möchte, das ist ja schon, da geht es gut hoch, runter die ganze Zeit. Ja, und wer halt so gerade Weinberge und so kennt, da geht es schon gut zur Sache. Bist 25. in deinen Alterskategorie geworden. Mhm. Von 90. Also das zeigt mir aber, ich habe das gestern schon gesehen und da habe ich mich schon etwas drüber gewundert, weil die Zeit ist halt nicht schnell, aber wenn man sich so die anderen Zeiten anschaut, dann haben gerade mal die ersten 50 bei den Männern, ich habe jetzt leider bei den Damen nicht geschaut, aber die ersten 50 Männer haben eine Zeit unter 5 Stunden. Also das zeigt schon mal, wie schwer diese Strecke ist und wie schwer die Bedingungen waren, weil normalerweise, ich sag mal, so auf einer flachen Strecke, da sind es mindestens doppelt oder dreifach so viele Leute, die das unter 5 Stunden schaffen. Bei Frauen sind es 5. 5, ja. Also das zeigt schon mal, wie schwer diese Strecke ist. Auch die Tatsache, dass auch Boris Stein, der den Wettkampf gewonnen hat, es in 4 Stunden 5 gewonnen hat. Ne? Also es gab keinen, der die 4 Stunden geknackt hat, keinen einzigen Profi. Und auch da auf einer flachen Strecke sind Zeiten unter 4 Stunden eigentlich gang und gäbe auf einer Mitteldistanz. Also die Strecke ist schon nicht einfach gewesen. Ja? Also in meiner Altersklasse haben es gerade mal, lass mich mal schauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute unter den 5 Stunden geschafft. Und ich bin jetzt mittlerweile in eine Altersklasse, ich sag mal so die Altersklasse so zwischen 35 und 45, so in dem Abstand, da sind so die gerade bei den Age-Groupern die umkämpfsten. Also da sind wirklich fitte Leute. Also ich will das jetzt hier nicht alles, ne, mir schön reden und so weiter, aber die Bedingungen waren schon hart und das sieht man anhand der Ergebnisliste. Also mich hat als ich gesehen habe in der Ergebnisliste gestern Abend, dass ich 25. von 90 in der AK 40, 45 geworden bin, dann habe ich mir gedacht, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Insgesamt bin ich bei den Männern irgendwie bei 270 von 560, meine ich. Das ist auch so ziemlich in der Mitte. Ja, das ist auch so ziemlich mittig. Also, ja, das sieht man schon, dass. Dass die Zeiten schon, beziehungsweise die Strecken, die Bedingungen schon sehr hart waren, ja. Ja, brauchst du ja nicht schön reden, sieht man ja auch. Was ich ganz cool fand, der Timo Bracht war ja auch dabei. Der ist leider nur 5. geworden. Der Timo Bracht ist auf seine Abschiedstour, das ist sein letztes Jahr und der macht jetzt auch so die Sachen, also beziehungsweise die Wettkämpfe, die ihm Spaß machen, die er cool findet. Und ich meine, der kommt ja da, glaube ich, irgendwo aus der Ecke. Okay. Ja, gut. Abschließend, bevor du dein Fazit abgibst, meine letzte Frage. Die Atmosphäre und die Orga dort. Wie fandst du das? Wie ist das abgelaufen? Würdest du nochmal dran teilnehmen? Also ja, wie ich schon mal gesagt habe, also die Atmosphäre, beim Radfahren war sie gut, beim Schwimmen kriegst du das so nicht mit, aber vor dem Schwimmen war da schon die Hülle los, also sehr viele Zuschauer so entlang der Neckar waren schon da und beim Radfahren, wie gesagt, auch in den kleinen Dörfern saßen sehr viele draußen, haben angefeuert und beim Laufen dann halt sowieso. Halt in der Stadt, ne, da ist immer sehr viel los, also es war wirklich, beim Laufen war die Höhle los, also zuschauerfreundlich ist die Strecke, es war auch dementsprechend was los, also ganz klar super, super gut aus dem Gesichtspunkt. Organisation, da gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern, wie gesagt, angefangen von der Kulanz, der Challenge, mir da jetzt nochmal so auf den letzten Drücker nochmal den Late Check-In zu geben, bist du wirklich sehr, sehr zuvorkommend, alles sehr freundlich, sehr kurze Wartezeiten. Ich bin hin, morgens direkt meine Sachen gekriegt. Beim Radcheck-in war ich innerhalb von, was weiß ich, eine Minute durch. Auch später, als ich mein Fahrrad abgeholt habe, ging auch alles sehr schnell vonstatten. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Wie gesagt, das Einzige, wo ich jetzt gesagt habe, oh, da hätte ich mal ein bisschen drüber nachdenken können, ist halt diese eine Verpflegungsstelle nicht so mitten in die Sonne zu stellen, weil da war wirklich das Wasser, Cola und auch die Gels, die waren wirklich warm und einfach nicht runterzubekommen. Ja. Und das ist aber wirklich das Einzige. Ja. Die Verpflegung im Ziel, also die war sagenhaft. Da gab es Maultaschen, da gab es so das übliche Kuchen, Gebäck und also da gab es wirklich Sachen en masse. Red Bulls gab es umsonst, alkoholfreies Bier, Wasser, Limo, also das war schon ganz cool. Ja, dann hat man halt so das Übliche auch bekommen, also eine Medaille, also wirklich eine Riesenmedaille habe ich noch nie bekommen, also ein Riesenteil. Und ein Finisher-Shirt hast du im Ziel gekriegt und mit der Anmeldung hast du noch so einen Kapuzenpulli mitbekommen. Cool. Also die haben sich da wirklich nicht lumpen lassen, haben wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, wie ich immer so schön sage. Und dann habe ich auch noch gehört, dass bei der Wettkampfbesprechung am Samstagabend es für die Athleten Eis am Stiel gab. Also, weißt du, alles so Kleinigkeiten, aber das macht's halt aus, ne, heutzutage. Ne? Ich habe irgendwo gelesen, dass die Zahlen rückgängig wären bei dem Wettkampf, dass jetzt im Vergleich zu 2015 und 2016 irgendwie viel weniger Athleten angemeldet wären, beziehungsweise ins Ziel kamen. Aber das mag auch wahrscheinlich daran liegen, dann an dem Wochenende wirklich sehr viele Wettkämpfe so im Umkreis, also hier überhaupt in Deutschland und Nachbarländer. Luxemburg war auch eine Mitteldistanz, die 70.3 Ironman, die ist halt auch sehr bekannt und beliebt bei den Triathleten. Deshalb denke ich, vielleicht lag es da dran, weil wenn du dir so den 18.06. so in den Terminkalender anschaust, dann hast du schon wirklich da die Qual der Wahl. Ja, ich habe auch viel gesehen. Es war ja auch zum Beispiel der Urban Trail in Bochum, war ja auch noch. Ja. Und ein paar andere Wettkämpfe über den Globus verteilt quasi. Ich glaube, das ist so ein der beliebtesten Tage für gerade auch Triathlon und so. Das, und dann denke ich mir, weißt du, also das ist also wirklich eine für mich eine klare Empfehlung, Challenge Heilbronn, weil die achten da schon so auf die Kleinigkeiten und wie gesagt, die alle sehr freundlich und richtig, ja, also ich kann da wirklich überhaupt nicht motzen, auch bis halt auch so auf diese eine Verpflegungsstelle, aber selbst das ist ja schon, meckern auf hohem Niveau irgendwo, weil es war jetzt irgendwie nicht durchgehend irgendwie Verpflegungsstellen, das war ja nur dieser einzige, wo ich es halt gemerkt habe. Um nochmal auf deine allerletzte Frage zu kommen, ob ich es nochmal machen würde, also ich sag mal, für jeden anderen Triathleten, der wirklich mal einen coolen Wettkampf machen will, jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, auf eine Bestzeit, weil das ist keine bestzeittaugliche Form, es sei denn, man ist ja schon eine Rakete auf dem Fahrrad und kann das dann auch aufs Wald bringen, also beim Laufen. Klar, es sind ja auch Age-Grouper dort deutlich unter 1,30 gelaufen. Wenn man es kann halt. Ne? Aber so, ich sag mal, so für Athleten jetzt wie mich, da gibt es, wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte jetzt irgendwie, was weiß ich, so irgendwas um die 5 Stunden laufen, dann ist das, glaube ich, jetzt nicht so die erste Wahl, aber so landschaftlich, organisatorisch und alles andere ist eine klare Empfehlung. Ich persönlich habe es mal meine Mitteldistanz gemacht und kann mir vielleicht nochmal wieder 10 Jahre Zeit lassen. Okay. Wenn überhaupt, ja. Nee, das reicht mir. Also ich wollte wieder mal eine Mitteldistanz machen. Das hat mich wirklich gejuckt. Jetzt habe ich sie gemacht und bin froh drüber. Ja. Ja gut, also die Organisation und so wie es ist halt, sagst du ganz klar, klare Empfehlung. Ja, so abschließend wollte ich jetzt nochmal von dir wissen, so von dem Ablauf, wie das, ja, war ja nicht mehr das Wochenende, sondern eigentlich nur noch der Sonntag und wie es halt gelaufen ist und wie der Wettkampf war, bist du jetzt im Nachhinein damit zufrieden oder sagst du, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen? Ich bin schon zufrieden. Also an dem Tag wäre gar nichts mehr gegangen. Da habe ich wirklich jetzt schon irgendwie alles reingesteckt und das ganz klar gespürt. Also ich bin da wirklich beim Laufen, bin ich ja irgendwo dann an meine Grenzen gestoßen. Auch so, ja, wie gesagt, leider hat es mit dem Wetter, vom Wetter her nicht gepasst. Wenn das Wetter jetzt, sage ich mal, ein paar Grad kühler wäre, dann wären vielleicht noch mal ein paar Minuten drin. Ich habe aber nichtsdestotrotz beim Schwimmen mein Ziel erreicht, beim Radfahren auch. Da bin ich mehr als zufrieden und ich wusste, dass es im Endeffekt aufs Laufen ankommt und ja, das war halt beim Laufen nie so mein Tag, nie so mein Wetter. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch mit dem Wettkampf zufrieden, ja. Kann ich nicht anders sagen. Ich sag mal vielleicht so, der Adrian von vor 10, 12 Jahren, der wäre jetzt nicht zufrieden und würde jetzt nach Wettkämpfen suchen, wo er nochmal so die Zeit verbessern kann, beziehungsweise würde sich vielleicht schon mal für nächstes Jahr für Heilbronn anmelden wollen. Aber ich bin da jetzt mittlerweile etwas gechillter und im Endeffekt wollte ich wirklich einen coolen Wettkampf machen. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich hätte es viel einfacher haben können. Es gibt genügend Wettkämpfe, die komplett flach sind, die keine Höhenmeter haben auf der Radstrecke, wo schnelle Zeiten möglich sind. Aber darum ging es mir nicht. Ich wollte wirklich einen Wettkampf machen, der mir irgendwo am Herzen liegt. Und deshalb habe ich mich für Heilbronn entschieden. Und dass die Strecke hart ist, wusste ich. Mir ging da jetzt nicht darum, irgendwie meine Bestzeit zu unterbieten, weil das hätte ich eh nicht geschafft. Aber einfach einen guten Wettkampf machen und das habe ich im Großen und Ganzen eigentlich geschafft. Wie gesagt, beim Laufen jetzt nicht so, aber bei den zwei anderen Disziplinen lief es doch ganz ordentlich. Ja gut, also von meiner Seite aus war es das jetzt erstmal, außer dir noch Glückwunsch zur deiner Top-Leistung zu wünschen. Danke, danke. Ja, aber du warst ja auch nicht ganz untätig und warst ja gestern auch quasi in Action. Der Forumslauf in Wetzlar, der stand ja an und ist ja nie so ein ganz typischer 10-Kilometer-Lauf. Ja, erzähl doch mal, wie es war und wo dieser Wettkampf entlang geht und wie lief dein Wettkampf? Ja, also ich habe mir gedacht, für Kurzentschlossene, da du ja auch aktiv warst, wollte ich auch was machen. Nein, Quatsch. Dieser Wettkampf, also der Forumlauf im Wetzlar, stand eigentlich auch schon Ewigkeiten auf meiner Liste. Eigentlich, soweit ich weiß, war der Uwe die letzten Jahre immer dabei. Aber dieses Jahr war er nicht da. Ich habe mal Ausschau gehalten und auch später nochmal in der Liste geguckt, aber ich habe ihn nicht gefunden und es war ja auch keiner mit der Postfarben unterwegs, von daher war der halt nicht am Start. Ich weiß, dass es früher auch mal ein 21-Kilometer-Rennen gab, das gab es nicht. Es gab nur noch einen 5er und einen 10er und das Forum in Wetzlar ist halt ja so ein Einkaufszentrum mit anliegendem Parkhaus, das über 3 Etagen geht. Ja, und man startet quasi in der Mitte zwischen Forum und dem Parkhaus. Unten auf der Straße startet man und läuft quasi ein Stück geradeaus und dann läuft man schon ins Parkhaus rein und man läuft quasi erst in der unteren Ebene, dann geht es gleich hoch in die erste Ebene und da macht man eine Kehre, läuft diese Wendel, die man mit dem Auto immer hochfährt, läuft man dann quasi hoch in die zweite Ebene und läuft da quasi einmal ein Quadrat und läuft ja parallel zu denen, die hochlaufen, läuft man auf der anderen Seite, also neben denen sozusagen, das abgesperrt, läuft man halt wieder runter und in die erste Ebene und läuft da nochmal einmal ja, zur anderen Seite und wieder zurück und die letzte Ebene halt auch wieder runter und da nochmal durchs Parkhaus und dann läuft man raus. Und dann läuft man einmal am Forum außen entlang und läuft ins Forum rein. Und dann läuft man einmal von der einen Seite vom Forum zum anderen. Dann tut man da halt in der Ecke drehen. Ja. Und das ist ja so wie so ein Wendehammer quasi. Da kann man ja eigentlich nur gerade in der Kurve laufen und läuft dann wieder die halbe Strecke zurück vom Forum und läuft wieder raus. Und dann läuft man wieder an der Außen, also außen am Forum entlang und läuft wieder so quasi in die Richtung zwischen den Forum Parkhaus und das halt viermal, weil eine Runde ist dann 2,5 Kilometer. Ja, und da habe ich dran teilgenommen. Ja, hat sie denn Spaß gemacht, in dieser ungewöhnliche Lauf? Ja, es war sehr ungewöhnlich und ich habe mich am obersten Parkdeck, weil das war offen, aber es war recht leer. Also ich glaube, die Leute wissen das nicht, dass man da oben auch parken kann. Und ich habe auch draußen erstmal geguckt und da liefen auch schon Leute rum, also gingen da die Läufer, das habe ich erkannt und die haben da auch ihre Autos abgestellt. Also manche saßen auch an Autos, das ja. Hat man irgendwie überall das Auto abgestellt. Aber ich bin wieder zurückgefahren und wollte eigentlich parallel zum Forum dann parken. Da ist so ein Chinese mit so einem Parkhaus, mit so einem Parkplatz-Ebene. Da wollte ich eigentlich parken, aber dann habe ich gesehen, da war ein Schild, dass es halt möglich ist, im Parkhaus zu parken. Dann bist du da hingefahren und da stand so ein Ordner und der hat dich ganz nach oben geschickt. Und dann fährst du halt ganz hoch und dann suchst du dir einen Parkplatz. Aber wie gesagt, das war recht leer. Dafür, dass da ungefähr, ja, lass es mal 400 Leute sein, 5er und 10er, ja, war da eigentlich genug Platz. Und da oben habe ich mich halt schon warm gelaufen und ich muss sagen, ich weiß nicht, das kann man sich schwer vorstellen, weil ich habe schon im Lauf überlegt, wenn ich darüber erzähle, wie kann ich das gut am besten beschreiben, aber ich versuche es mal so zu beschreiben. Da, wo die Autos quasi, also es stehen ja mal so zwei Autos voreinander, ja. Und quasi da, wo die Autos sich treffen, ist immer eine Spitze. Und einmal nach oben steigend, einmal nach unten steigend. Also es ging quasi immer hoch und runter. Verstehst du, wie ich das meine? Nicht ganz, ne. Ja, das ist auch schwer zu erklären, aber du weißt, kennst du so ein Parkhaus, ja? Da stehen Autos ja immer in Zweierreihen voreinander. Also du stellst dich hin und vor dir steht meistens auch einer oder hinter dir steht halt einer. Ja. Und dazwischen, ja, zwischen den zwei Autos, da ist immer eine Spitze gewesen sozusagen. Und einmal ging es hoch, wie so einen kleinen Berg hoch und auf der anderen Seite ging es halt wieder runter. Und das ging die ganze Zeit so in Wellen. Ach so, okay. Ja, okay. Und irgendwie lag mir das. Also ich habe das da schon gemerkt beim Warmlaufen, das lief immer recht gut. Und ja, beim Lauf dann später habe ich das halt auch gemerkt, dass es da gerade in dieser Passage bei mir richtig gut lief und bei anderen anscheinend nicht so. Ja, und ja, und das Einzige, was ich ein bisschen kritisch fand, aber das haben die auch gut gelöst, war mit meinen Schuhen, also ich bin mit den Salomon S-Lab Sonic gelaufen, mal wieder, mit meinen Wettkampfschuhen halt. Und wenn du ins Forum reinläufst, das ist einfach so ein, weiß nicht, Marmorboden oder sowas, halt so ein ganz, ganz ja, glatter Boden eigentlich. Und ich habe schon beim Reinlaufen gemerkt, du hast nicht richtig Halt, ja, mit den Schuhen. Also wenn ich jetzt in die Kurve laufen würde, könnte ich mich ganz schnell hinlegen. Aber da haben die halt Teppiche hingelegt und an jeden Ecke, wo wirklich eine leichte Kurve ist, so lagen immer Teppiche. Und ja, da konntest du halt gut durchlaufen und da kannst du halt wieder weiter Gas geben. Das war halt gut gelöst. Und das Einzige, was mich eigentlich bei dem ganzen Rennen gestört hat, aber da kann man auch nichts machen, ist, dass wenn du ins Forum reingelaufen bist, war einfach so stickig, weil hier war es auch richtig warm und da, ja, wenn du aus dieser Passage von draußen reingelaufen bist, weil da war es halt recht windig, weil das wie so eine Gasse ist. Und wenn du ins Forum reingelaufen bist, hat sich einfach erschlagen. Ja. Diese Wärme hat dich dann einfach so, du läufst gegen eine Wand. Das ist jedes Mal, ja, viermal war das quasi so. Und jedes Mal habe ich mich darauf vorbereitet, außer beim ersten Mal. Und trotzdem, das hat dich irgendwie, ja, im ersten Moment hat sich richtig rausgehauen. Hast ja am Ende eine Punktlandung quasi, 42,59. Zufrieden mit der Zeit? Ja, sehr. Also ich meine, es ist jetzt nicht so wie beim rund ums Bayerkreuz, dass es halt flach ist, beziehungsweise bei Bayerkreuz waren halt leichte Steigungen und halt der Wind, aber gut, da kann man jetzt auch nichts machen. Da läuft man halt schon im Parkhaus rum und man läuft halt zwei Ebenen mit Kurven und es ist halt recht verwinkelt. Und das muss man immer bedenken, man hat immer, allein im Parkhaus dreht man sich viermal, also macht man eine Spitzkehre quasi. Da muss man ja quasi abstoppen oder einen weiten Bogen laufen, um die Kurve zu nehmen. Ja. Mhm. Manche strecken halt ihren Arm raus und lassen sich dann halt quasi, drehen sich dann quasi so, aber das liegt mir nicht so. Und wenn ich mal so aufs Rennen komme, ich habe da den Fehler gemacht, das habe ich im Nachhinein, oder ich sag mal jetzt, wo wir das Vorgespräch hatten, ist mir immer aufgefallen, mein Fehler war einfach, ich habe mich einfach in die Mitte gestellt. Ne? Die Leute haben sich aufgestellt, weil es hieß nur 3 Minuten, dann bin ich da auch hingegangen, habe mich hingestellt, dann dachte ich, ach komm, gehst du noch mal einen Schritt weiter vor. Und das Problem bei diesem Rennen ist halt, es ist halt recht eng, ja, also gerade die ersten Meter, es ist halt auch nicht breiter als so eine Autoschneise. Und dann hatte ich am Anfang schon recht Probleme, die Leute zu überholen, weil die einfach langsamer waren als ich. Und obwohl der Typ das noch gesagt hatte, der hatte noch gesagt, die langsamen bitte nach vorne, die langsamen bitte nach hinten, die schnellen, wer ambitioniert laufen will, nach vorne. Und ich dachte, in der Mitte bin ich ganz gut aufgehoben, aber war dann halt doch ein Fehler. Und ich habe halt schon gemerkt, gleich am Anfang, wie gesagt, man läuft halt so eine 180-Grad-Kehre, also schon weitläufig, wie es halt beim Parkhaus halt ist, für ein Auto, läuft man nach 100 Metern ungefähr schon, und da musste ich nach ganz, ganz außen, um überhaupt die Leute überholen zu können. Ja, und dann ging es bergauf und dann habe ich auch schon wieder Leute überholt. Ja, und wie gesagt, da im Parkhaus, wo es halt hoch und runter ging, da habe ich gemerkt, da läuft es bei mir richtig gut die ganze Zeit, auch hier mit den Serpentinen, die man dann quasi da hochläuft im Parkhaus, da habe ich auch immer noch zulegen können und immer bin ich an Leute rangekommen. Also ich habe eigentlich quasi in jeder Runde da Leute im Parkhaus überholt. Außer in der vierten, da habe ich halt Leute überrundet. Ansonsten habe ich eigentlich immer da die Leute überholen können. Als aus Parkhaus rausging, da habe ich nicht einen Meter, also ich habe schon die Leute vor mir gesehen, aber ich konnte einfach nicht näher ran. Wie gesagt, nur im Parkhaus konnte ich gut Leute einholen, ansonsten haben sie mich gut auf Distanz gehalten. Ich hatte am Anfang, in der ersten Runde hatte ich einen Typen gefunden, der lief, gerade im Parkhaus lief er super, super Tempo. Ich habe mich einfach dem angeschlossen und bin ihm hinterher und dann habe ich es nämlich gemerkt, aus dem Parkhaus raus ist der mir gnadenlos weggelaufen. Ich konnte einfach nicht mehr mithalten. Ich weiß nicht warum, ob es am Gegenwind lag oder an der Hitze dann da draußen. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, konnte ich draußen irgendwie nie zulegen, aber halt in dem Parkhaus, warum auch immer. Das ist mir bis jetzt immer noch ein Rätsel. Interessant. Aber du meinst, hättest du dich vielleicht anfangs ein bisschen weiter vorne aufgestellt, dann wären vielleicht noch ein paar Sekunden drin gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gut, im Endeffekt wird ja die Nettozeit ja dann am Ende gewertet, weil ich habe auch gar nicht realisiert, dass ich unter 43 Minuten geblieben bin, weil auf der Uhr oben, als ich in der Geraden da gesprintet bin, habe ich noch gesehen, unter 43 schaffe ich nicht, dann waren es 43,06, aber ich habe halt dann vergessen, dass ich halt später durchs Ziel quasi, also ich hatte irgendwie 6 Sekunden oder sowas wahrscheinlich gebraucht, bis ich über die Ziellinie bin am Anfang. Deswegen dann die Nettozeit dann halt, war es ja dann doch unter 43. Punktlandung. Genau. Aber es ist so gut, dass ich am Ende noch gesprintet bin. Aber das lag halt an den, dazu komme ich später, das lag halt an einem Typen. Die erste Runde, jede Menge Leute überholen können. Dann halt erstmal Leute ständig vor mir gehabt bis zum Parkhaus. Dann habe ich wieder gemerkt, die haben Probleme, bei mir läuft's. Und dann habe ich wieder halt jede Menge Leute überholt. Also das war locker mal in der zweiten Runde allein im Parkhaus 10 Leute, die ich überholt hatte. Und ich habe dann gemerkt, die Leute vor mir, die laufen dann so mein Tempo. Das war dann in der Runde 3. Die liefen dann, aber die hatten auch noch ein paar Leute überholt. Und wie gesagt, ich bin dann mitgelaufen. Und dann, als wir quasi draußen waren, am Forum, außen quasi, und in der Mitte des Forums habe ich ja gesagt, wenn du zurückläufst, läufst du ja nur die Hälfte und dann läufst du ja raus. Und die zwei vor mir, ich war irgendwie auch selber im Trott und bin einfach nur hinterhergelaufen und so. Man ist ja so langsam ein bisschen mürbe von der Hitze und so, gell? Und ich lief dann einfach hinterher und auf einmal lief der eine links, der andere lief auch links. Ich wollte auch gerade hin und dann sagte der eine, der ganz von, hä, warum haben die denn hier abgesperrt und ist unter dem Absperrband durch und ist quasi da rein. Und ich habe, hä, das ist doch der falsche Weg, man muss geradeaus weiter. Und habe dann noch hinterher geschrien, Jungs, das ist der falsche Weg. Und der Typ, der zweite, der guckte mich noch an und dann habe ich noch gesehen, wie der dem anderen hinterher geschrien hat. Und dann kamen so beide wieder halt raus, aber da habe ich so halt, da habe ich so überholt. Ja, die sind halt irgendwie, anstatt geradeaus weiterzulaufen, weil vor denen auch keiner mehr, ja. Also ich habe die ja dann, weil sie falsch abgebogen sind, habe ich sie ja dann überholt, ja. Ich bin ja dann geradeaus weiter und sie sind ja links, obwohl das der Ausgang war, aus dem Forum raus sozusagen. Und ich habe mich dann gefragt, was hat er denn sich eigentlich dabei gedacht? Aber vor ihm war halt keiner und er hat halt in dem Moment, weil da Leute rausgelaufen sind, hat er wohl gedacht, er muss da halt rein. Ja. Wie krass ist das denn? Ja, und wie gesagt, ich habe dann ja dann noch hinterher geschrien und die haben es dann halt auch gecheckt, aber dann waren sie halt hinter mir und ja, meine Freundin kam ja mit und hat dann auch immer fleißig Fotos gemacht. Das ist halt eine günstige Strecke, weil man halt ständig auf der einen und auf der anderen Seite ist, da konnte man halt viele Fotos machen, aber sie hat dann hinterher auch zu mir gesagt, ja, ich habe mich schon gewundert, wie du so schnell die überholt hast und noch so einen weiten Abstand von denen bekommen hast, aber das lag halt eher an denen. Ich glaube, ich hätte die vielleicht auch gar nicht mehr überholt, weil die ja, die sind eigentlich so mein Tempo gelaufen und ja, ich hätte die wahrscheinlich nicht überholt, hätten die sich nicht verlaufen. Ja, und dann ging es auf die vierte Runde und ja, so ziemlich am Anfang der vierten Runde fing es schon an, Leute zu überholen und ja, man verliert auch so ein bisschen Überblick, wer halt überholter ist und wer halt überrundeter ist. Ja, aber einen Typ habe ich noch gesehen, bei dem wusste ich, den habe ich schon von Weitem gesehen, bei der Drehung im Forum, dass er der Typ, der ist nur vor mir. Und ja, im Forum habe ich den noch gesehen und ich habe gesehen, ich komme immer näher, ich kam den immer ein Stückchen näher. Und aus dem Forum raus hat er, ich weiß nicht, ob der ein bisschen Gas gegeben hat, dann war der wieder ein Stückchen weg. Das waren dann so, sag ich mal, vorher 50 Meter, dann waren es vielleicht so 80 Meter. Und ich habe nochmal versucht, dann das Stück außen, was man zurückläuft, war aber nicht mehr viel, waren vielleicht nur noch einen halben Kilometer, den ich noch hatte bis zum Ziel, aber den wollte ich noch einholen und quasi auf der Geraden zum Ziel hat der Gas gegeben und ich habe schon gesehen und habe versucht, den nochmal irgendwie einzuholen, habe halt auch Gas gegeben und deswegen deswegen habe ich halt ja quasi eine Punktlandung geschafft. Ja, naja, das war eine gute Entscheidung, den nochmal hinterher zu laufen. Ja, das ist doch cool. Also würdest noch mal dran teilnehmen. Also der Lauf hat dir, so wie du erzählst, doch schon Spaß gemacht. Ja, es war halt auch ein witziger Lauf. Also war jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, hätte ich jetzt unter 43 oder so, über 43 geschafft oder sowas, wäre mir das auch ehrlich gesagt egal gewesen. War, wie gesagt, war ein Spaßlauf und es ist halt ein Lauf mit anderen Bedingungen, sage ich jetzt mal, auch verschiedenen Untergründen, was da auch sehr krass ist, gerade wenn du im Forum läufst, dass halt da ein bisschen anderer Boden ist auch und ja, dann halt in so einer kleinen Halle auf einmal, sage ich nächstes Mal das Forum als kleine Halle und halt im Parkhaus war halt wirklich komplett windstill, dafür aber wellig und ja, mit verschiedenen Ebenen. Ja, und es war halt schon witzig und ja, ich mag ja solche Läufe eigentlich ganz, ganz gern, deswegen würde ich auf jeden Fall wiederkommen. Ja, cool. Hört sich doch gut an. Ja, du bist ja Vierter in deiner Altersklasse geworden, also knapp nochmal das Treppchen nochmal verpasst. Ja, aber doch schon eine ganz, ganz gute Zeit. Das war... Ja, ich bin auch, das habe ich aber schon dort gesehen, wir waren ja noch ein bisschen da, dass ich bin 23. glaube ich von 162 Teilnehmern geworden. Mhm. Also genau. Das fand ich schon recht ordentlich für die. Ja, das ist doch ganz gut. Vor allem, es waren doch schon so aus dem Gießener Landkreis schon so ein paar Kanonen dabei, allen voran der Moritz Weiß und David Schön. Das sind gerade der Moritz Weiß. Also wenn der jetzt irgendwo beim 10er oder 5er startet, dann räumt er das Ding zu 99% ab. Es sei denn, es kommt irgendeine Kanone hier von woanders nach Gießen. Ja, also es waren schon ganz gute Leute dabei. Sechs sind unter 40 Minuten geblieben. Der siebte, der musste sich wirklich in den Hintern beißen mit 40 Minuten und eine Sekunde. Wäre der 2 Minuten schneller, 2 Sekunden schneller, dann ja, wäre unter 40. Aber auch so eine coole Zeit. Ja, aber ja, 23. Von was hast du gesagt? 62. 117. 102, also mit den Frauen. Also ja gut, Bei mit den Männern, Frauen, da mit den Frauen, genau. drei Frauen waren vor mir. Also Genau, aber dann. bei den Männern bist du 117, davon 23, was, Nee, ja, umgekehrt. genauso. 23, Genau, ja. Das 117. sind die Nachwirkungen von dem gestrigen Wettkampf. Ja, du hast ja die ersten zwei schon angesprochen, den Moritz Weiß und David Schön und auch der David Gebre Michael, so Gebre Michael, die habe ich immer gesehen. Also die kamen mir ständig entgegen, die drei. Die kamen auch, eher gesagt, 2 Minuten ungefähr, nachdem ich auf die vierte Runde gegangen bin. Also die haben mich Gott sei Dank nicht überrundet, das wollte ich nicht. Das habe ich versucht zu vermeiden. Das war so mein einziges Ziel, glaube ich. Ich habe schon im Lauf gedacht, hoffentlich überrunden die mich nicht. Und ja, ich habe es halt 2 Minuten verhindern können, da ich ja auf die Zeit geguckt habe, als ich auf Runde 4 gegangen bin. Da waren dann 32. Und im Parkhaus habe ich schon gehört, wie der Mann am Mikrofon da gesagt hat, oh, da sprinten welche. Und ja, man sieht es ja auch an den Zeiten, dass die wirklich quasi Ja, nebeneinander eingelaufen sind. genau, da waren 2 Zehntel dazwischen. Ja, und bei den Frauen hat die Franziska Rachowski gewonnen und bei den Männern war es ja der Moritz Weiß und die beiden haben auch den Fünfer gewonnen, bei den Männern und Frauen. Ja, Ja, also das wenn. ist schon Tradition beim Formlaufen. Ja, da kann man auch mal eine kleine Diskussion aufnehmen, was hältst du davon, dass solche starke Läufer an beiden Wettkämpfen dran teilnehmen dürfen, weißt du, anstatt vielleicht andere Naja, Leute. Ich meine, dem Veranstalter ist es bestimmt egal, oder dem wird es egal sein, weil er dann halt mehrere Einnahmen hat, aber im Endeffekt wäre es halt auch fairer für andere, weißt du, wenn halt gerade die starken Läufer sich halt nur auf einen konzentrieren können. ich glaube, das ist denn ziemlich Schnuppe, wenn die wissen, Natürlich dass sie es gewinnen. sind das schon, wären Ob wir ja ich, was auch, ich davon aber. halte, solange, ja, weißt du, das ist das Gleiche wie jetzt mit dem Licher Triathlon, mit den Crossbikes und die eigentlich nicht erlaubt sind, aber dann irgendwie die Leute doch damit starten. Bei dem Forumslauf gibt's ja auch Geldpreise für die Ersten. Und von daher haben die an dem Tag gut abgeräumt. Und das wissen die auch und deshalb, die wissen, okay, ich starte da, ich kann es gewinnen, ich kann damit Geld auch verdienen, beziehungsweise was weiß ich, eine Geldprämie bekommen und dann machen die das auch. Und ja, ist es denn zu verübeln, weiß ich nicht. Also wenn man jetzt irgendwie so in diesem Leistungsniveau wäre, würde man vielleicht das Gleiche machen. Und wie gesagt, zwischen Moritz und David waren es gerade mal 2 Zehntel und der Moritz hat sich durchgesetzt. Es hätte ja auch ganz genauso umgekehrt ausgehen können. Ne? Dann hätte David da ein bisschen, ich weiß nicht, für den Zweitplatzierten gibt es vielleicht auch was, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Ja, solange der Veranstalter das mitmacht, dann ja, Ja, klar, nee, ist ich will das auch nicht okay. denen, und also ich meine, wenn ich der ihr Leistungsniveau hätte, würde ich das auch machen, aber ich meine, es ging halt mir von dem Veranstalter aus, dass er halt sowas vielleicht, Genau. Was ich allerdings gehört habe, ist, dass der Veranstalter wohl gesagt hat, habe ich jetzt nur vom Hörensagen, aber der Veranstalter hat wohl gesagt, gerade zu den beiden, weil sie den Lauf schon in der Vergangenheit ja quasi schon ja, ein Abo drauf haben, dass sie jetzt, wenn sie auf beiden starten, beziehungsweise die müssen sich irgendwie, ich weiß nicht die Einzelheiten, aber die müssen sich. Die kriegen nicht den ganzen Preis, sondern die Hälfte, beziehungsweise müssen sich das irgendwie teilen. Also die kriegen es halt nicht ganz ausbezahlt. Ja. Ich habe Also jetzt noch mal. da gibt's schon eine Einschränkung, ja. Ich habe auch mal kurz die Seite vom Fünfer aufgemacht und da hat der Moritz mit 3.000stel vorm David gewonnen. Also auch wieder Ach, da war sehr. der David auch da. Ja, die beiden haben sich das dann quasi dort wieder untereinander ausgemacht. Aber die Franziska hat zum Beispiel bei den Frauen dann doch deutlicher gewonnen mit 18,47 und die zweitplatzierte, die Sarah Hausstein mit 19,17, ist dann doch schon, da gab es keinen Sprint ums Finale sozusagen. Mhm. Ja, hast du noch Fragen? Zu dem Lauf? Nee. Ja, gut, dann habe ich noch eine kleine Anekdote. Mhm. Und zwar bin ich, gab es ein Gewinnspiel da. Und zwar, wir hatten, ich habe das nicht ganz verstanden, da habe ich meine Freundin gefragt, ob sie es verstanden hat. Sie hat gerade nicht zugehört. Und dann kurz vorm Start hat er nochmal was gesagt zu dem Gewinnspiel. Und er sagte, eine Reise. Zumindest habe ich eine Reise verstanden. Und meine Freundin meinte auch, es wäre eine Reise. Aber da musste man halt seine Startnummer am Ende reinschmeißen. Ja. Okay. Und in so eine Box, ja, das habe ich dann gemacht. Und beim Reinschmeißen habe ich gesagt, wird man benachrichtigt oder so? Sagt er, nee, müsste man da bleiben. Aber es wären ja attraktive Preise, so ein Gutschein von 100 Euro. Nicht, ein Gutschein von 100 Euro, sagt er, ja. Es wären 12 Gutscheine, verschiedene Geldwerte. Waren welche 50 Euro, waren welche 75 Euro und welche für 100 Euro. Achso, ich dachte, es wäre eine Reise. Dann hatte ich irgendwie falsch verstanden. Also gut, darauf hat er jetzt nichts gesagt. Und ja, wir sind dann ans Auto und ich habe mich dann so umgezogen und der Typ sagt noch zu mir, ja, es wird nach dem Lauf der Kinder gezogen. Und wo ich quasi fertig war mit Umziehen, waren die Kinder eigentlich auch fertig. Dachte, ach komm, bleiben wir da, mal gucken, vielleicht gewinnen wir ja was. Und dann standen wir ganz oben, du kennst das ja im Forum, ganz oben auf dem Parkdeck und haben wir runtergeguckt. Und da unten wurde dann halt gezogen und die Siegerehrung gemacht und so. Und ja, dann kam so ein kleiner Junge, der war, weiß ich, 4, 5 wird er gewesen sein. Der Alessio, genau, jetzt fällt mir wieder sein Name ein. Und sein Papa hatten halt gehalten und der hat halt immer die Nummer gezogen. Und rat mal, wer der dritte, welche Nummer die dritte Nummer war. Deine. Meine Nummer. Und ich hatte die 550 und ich habe schon die 500. Ja, genau. Wir haben beide, also meine Freunde und ich, haben gewusst, dass meine Nummer jetzt kommt, denn er hat beim Namen schon gezögert. Okay. Er musste 3, 4 Mal, glaube ich, hingucken und ich so, oh nein, jetzt kommt mein Name. Und ich musste dann runter sprinten, ja, weil wer nicht da ist, hat halt der kriegt das halt nicht. Und ich bin echt die 3 Stockwerke da runter gesprintet und also ich habe mich auch beinahe in den letzten Treppen nochmal aufs Maul gelegt. Und in der Zwischenzeit hat er meinen Namen ausgesprochen und sagt er, weil ich natürlich das richtig angegeben habe, ich weiß nicht, warum du es nicht angegeben hast, vom Wechselzone Podcast. Also haben wir dann auch noch ein bisschen Werbung bekommen. Also du meinst jetzt ich bei meinem Wettkampf? Genau, bei deinem Wettkampf. Ich wollte das eigentlich machen. Ich wollte das machen, habe ich mir fest vorgenommen. Aber bei der ganzen, es musste halt morgens, war ich da doch schon so ein bisschen in Aufregung und so weiter und habe das vollkommen vergessen bei der Abholung der Stadtunterlagen. Sonst hätte ich es noch verändert. Okay. War auch mein Plan, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also da noch ein bisschen Werbung. Und ich habe auch später zu meiner Freundin gesagt, ey, wir brauchen unbedingt mal so ein T-Shirt, damit wir da mal rumlaufen können. Das, vielleicht haben wir es für 2, 3 Leute gehört. Hey, jetzt sprichst du genau das Richtige an. Und zwar, ich habe dir ein paar Motive vom T-Shirt geschickt. Und das eine ist schon in Mache. Also ich krieg ein T-Shirt jetzt hier zugeschickt. Kriege ich auch eins. Ja, wenn du willst. Ja, ich dachte schon, dass du eins für mich mitbestellst wäre. Nee, das wusste ich jetzt nicht, weil das Ding war auch eigentlich anders. Ich habe dir ja geschrieben, ich will ja auch unbedingt zu dem Triathlon auch einen Wechsel zu einer Podcast-Session mitnehmen. Genau, so, und dann habe ich dir ja das Motiv zugeschickt und du hast ja, ne, Daumen hoch, ey, cool. So, und was schreiben sie mir da? Die hatten irgendwie beim Drucken, hatten sie mit der gebogenen Schrift, hatten sie Probleme und am Ende hat das Produkt nicht so ausgesehen, wie von mir gewünscht. Also habe ich die und die und die Möglichkeit. Und das alles per Mail. Und das alles irgendwie am Donnerstag oder was. Und ich hatte da auch schon genug Stress und wusste gar nicht, ob ich da starte, ne, aus den schon oft genannten Gründen. Und hab dann mir gedacht, ach, wisst ihr was, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu stressig, das lasse ich jetzt mal sein. Und Hab dann irgendwie, nachdem dann alles klar war mit Heilbronn und so weiter, hab dann doch noch so ein bisschen mit Motiv gespielt und hab das dann nochmal zugeschickt. Und jetzt kriege ich halt nochmal so ein anderes Motiv. Aber ich habe das quasi so, weißt du, so abends saß ich da mit dem Computer, hab da so ein bisschen mit den Motiven gespielt. Und zeig dir das Ding mal, wenn es dir gefällt. Beziehungsweise, wir können es ja auch anders machen. Wenn das Ding da ist, wir können es ja auch gerne mal online stellen, Facebook und so weiter. Vielleicht haben die Zuhörer auch irgendwie Lust am Shirt und dann kann man vielleicht auch direkt mehr bestellen. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall, können wir gerne so machen. Aber ja, wie gesagt, ich will auf jeden Fall eins haben. Ja, das muss sein bei den Wettkämpfen. Genau, wir brauchen auf jeden Fall. Man muss Werbung machen. Für die Wettkämpfe wäre das halt ganz gut und wie gesagt, ja, also ich hatte dann da noch ein bisschen Werbung machen können für uns, weil er ja gerade meinen Namen noch vorgelesen hat, beziehungsweise vom Wechselzone Podcast, habe ich noch halt im Treppenhaus gehört und bin dann dahin gelaufen, habe schon gewunken, ah, da ist er ja und so und dann habe ich einen Gutschein bekommen vom Runners Point für 50 Euro. Das ist ja cool. Ja, auf jeden Fall, ja, hat sich also doppelt gelohnt, da mitzumachen und dreimal darfst du raten, was ich plane, was ich mir von dem Geld kaufe. Schuhe. Ja, Schuhe. Nee, keine Ahnung. Die Nikes, die du wolltest, waren das? Nein, das waren die Pegasus 33, aber die gibt es ja in Nike Factory Store. Weiß ich nicht. Die On Clouds werde ich mir holen davon. Okay. Wie gesagt, ich wollte die ja schon die ganze Zeit haben. Und, hast du die da gesehen? Haben die da On Clouds? Ja, ich habe die da mal getestet. Also ich denke mal, der Gutschein gilt ja für alle Runners Points. Ich werde das, glaube ich, in Koblenz machen. Und ich weiß aber, ich habe die mal im Wetzlar im Forum, hatte ich sie mal angehabt. Deswegen weiß ich, dass die da haben. Also, okay. Ja, auf jeden Fall werde ich da wohl, das Geld werde ich auf jeden Fall in Schuhe investieren. In welche weiß ich noch nicht. Falls sie die nicht da haben, gibt es eventuell noch andere. Die Freedom zum Beispiel, die würden mich ja auch noch reizen. Ja, das ist doch cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wenn ich mal so mein Fazit vom Rennen ziehen kann, es ist eine sehr coole Veranstaltung. Mit einem Rennen oder mit einem Lauf, auch der 5-Kilometer-Lauf ging ja durchs Parkhaus, halt nur 2 Runden anstatt 4. Ja, ist sehr interessant und was anderes als sonst immer auf der Straße zu laufen. Und wenn man halt mal so ein bisschen Bock hat auf sowas, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, also für mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe nur, dass die sich mit dem Wettkampf an sich nicht übernehmen, weil wir haben uns auch schon dort, wo wir gewartet hatten, hatten wir uns überlegt, weil man mit der Anmeldung hat man, für die Anmeldung habe ich 8 Euro bezahlt, also 2 Euro Nachmeldegebühr kam dazu, das waren also normalerweise 6 Euro für den 10er und dann hat man noch so einen kleinen Flyer bekommen, wo man unten noch so 3 Dinge abreißen konnte. Da hat man Eis bekommen, da hat man Bratwurst bekommen und ein Getränk. Mhm. Und okay. Das Getränk und Eis habe ich mir geholt. Die Bratwurst wollte ich nicht, aber viele haben sich es auch geholt. Ich habe mir dann halt ein Licher isotonisches Grapefruit geholt, um mal da ein bisschen Werbung zu machen. Sehr lecker. Ja, und halt ein Eis, so ein kostet auch 1 Euro, weiß ich, und das Licher, weiß ich nicht, gut, die werden bestimmt gesponsert, aber ich meine, im Endeffekt, da wird halt sehr viel gemacht für kleines Geld, also das fand ich schon richtig krass und im Endeffekt hast du noch einen Gutschein und der, also ich sag mal so, wäre ich 2 Leute später gezogen worden, hätte ich einen Gutschein für 75 Euro gezogen bekommen, aber gut, ich will mich nicht beschweren, besser als gar nichts, also es gab auch genug andere Leute, es waren sehr, sehr viele Nummern da drin, also da überhaupt gezogen zu werden, finde ich schon ein Hammer eigentlich und ja, das Geile war, die ersten Leute, die nicht da waren, waren 2, ich glaube sogar am Ende fand es 3 Leute, die nicht da waren. Also die ersten, die nicht da waren, waren die, die 100-Euro-Gutscheine bekommen hätten. Oh. Und das Geile war, so der zweite, da haben sie schon gejubelt, da irgendwo beim Tisch, weißt du, weil da waren ganz viele Kirmesbänke aufgebaut und so, die jubelten und auf einmal sagte eine, oh, der ist schon weg. Und, oh, Pech gehabt. Und das Krasse war, wären die 2 nicht da gewesen, hätte der David schön keinen Gutschein von 100 Euro bekommen. Aber da die nicht da waren, hat er sogar noch einen 100 Euro Gutschein von Runner's Point bekommen. Und der stand auf einmal neben mir und wir mussten halt ein Foto, kannst ja mal die Zeitung demnächst gucken. Da muss auch ein Foto von uns sein irgendwo. Mhm. Von den Gewinnern, und der stellte sich so hinter mich, so, ich muss mich mal verstecken, ich will da nicht auch noch auf dem Foto. Okay. Ja, weil der war ja schon beim Fünfer mit auf dem Foto, der war ja schon bei den Zehner mit auf dem Foto und jetzt auch noch hier gewonnen, also bei der Verlosung gewonnen, also der hat gut abgeräumt. Der hat gut abgeräumt, das kann man wohl sagen. Vielleicht ein kleiner Trostpreis, dass er nicht Erster geworden ist. Ja, auf jeden Fall. Naja, das hört sich doch cool an. Ja, nicht schlecht. Ich hätte jetzt noch zwei Sachen. Zum einen würde ich gerne mal ein bisschen Werbung machen. Der gute Daniel von Laufen Liebe Erdnussbutter hat ja letztens bei Facebook was reingesetzt, wofür ich ein bisschen werben wollte. Und zwar gibt es jetzt neuerdings den Gute-Nacht-Lauf in Gießen. Und zwar am 9. Juli. Ich will das jetzt gar nicht mal so großartig hier alles vorstellen. Das kann man auf der Laufen gegen Leiden .de Seite nachlesen, was das ist. Also im Endeffekt ein Lauftreff. Es wird beim abends beziehungsweise es findet immer statt, wenn Vollmond findet es statt. Um 21.30 Uhr und ist mittlerweile in 70 Städten in Deutschland, also bestimmt auch irgendwo bei dir um die Ecke. Hm. Wie gesagt, jetzt neuerdings jetzt auch in Gießen. Das kann man alles nochmal beim Daniel auf seine Webseite nochmal nachlesen, beziehungsweise es gibt ja auch auf Facebook, also der Gute Nachtlauf hat auch eine eigene Seite, also bestimmt eine coole Geschichte. Der Daniel hat mir auch schon mal von erzählt, als wir uns mal zum Laufen getroffen haben, der hat daran schon mal in Marburg teilgenommen und wie gesagt, jetzt gibt es das Ganze auch jetzt in Gießen, falls irgendjemand aus dem Gießener Raum zuhört und bei Vollmond um 21.30 Uhr mal Bock hat zu laufen. Ja, du sagtest, Laufen gegen Leiden wäre die Seite. Ich habe mal schnell reingeguckt und ganz unten steht Laufen gegen Leiden Triathlon. Die deutsche Laufszene haben wir schon umgekrempelt. Nun bauen wir unsere Sektion Triathlon auf und heißen alle vegan Dreikämpfer in unserem Reihen herzlich willkommen. Mehr Informationen in Kürze. Okay, ich bin, ich will jetzt nicht sagen leider, aber ich bin nicht vegan, deshalb, ich weiß nicht, ob, man muss da jetzt, glaube ich, nicht vegan sein, um da jetzt irgendwie daran Zeit zu nehmen. Aber nee, ich kann mich noch erinnern, die haben, glaube ich, auch im Podcast darüber gesprochen mal und da hat der Daniel Maniok gemeint, du musst auch nicht Veganer sein, aber solltest halt wenigstens tolerieren und dann nicht. Davon gehe ich aus, glaube ich nicht, dass sie dir dann nicht sagen, nee, du bist kein Veganer, dann darfst du auch nicht starten. Dann darfst du nicht mitmachen, genau. Ich muss da jetzt nicht unbedingt in eine Triathlon-Gruppe rein. Nee, ja, wie gesagt, also ich finde schon mal die Geschichte mit dem Gute-Nacht-Lauf auch irgendwie ganz cool. Ich finde es cool, dass es ihn jetzt auch mittlerweile auch in Gießen gibt. Ich finde, davon gibt es irgendwie zu wenig hier in Gießen. Ne? Die Vereine sind irgendwie so für sich, die hier irgendwie was zusammen machen, aber davon gibt es ja auch eher weniger als mehr. Aber gerade so offene Geschichten, was eigentlich so, ich sag mal so in den Städten, ne, das ist ja mittlerweile gang und gäbe, ne, irgendwie so vielleicht in den Großstädten wie Hamburg, Berlin und so weiter, da hast du auch diese offene Laufgruppen, wo sich Leute treffen, aber so in Gießen hat sich das noch nicht durchgesetzt und deshalb fand ich das Ding ganz cool, hab's auch natürlich gleich geliked. Der Termin passt mir natürlich jetzt für Juli zumindest nicht, das ist der 9. Juli, da liege ich irgendwo in Südfrankreich am Strand. Oder noch im Matsch in Frankreich irgendwo. Nee, das ist ja schon die Woche danach. Ja, aber vielleicht liegst du ja immer noch. Nee, das ist glaube ich. Da habe ich mich schon wahrscheinlich rausgekämpft. Gut, das war die eine Sache, die ich noch mal kurz vorstellen wollte. Eine Sache vielleicht noch mal, und zwar, wir haben heute Montag, den 19. Das heißt, wir würden gerne die Besten der letzten Woche vorstellen aus unserem Wechselzone Podcast Club. Und da fand jetzt eine Ablösung statt. Oder? Lukas, hast du es offen? Oder? Ich hab's auf, ja. Ja. Also bei der Zeit insgesamt hat nämlich jetzt die Stefanie die letzte Woche richtig Gas gegeben und hat die Pole Position übernommen. Gefolgt von Florian und der Steffen ist kurz dahinter. Ja, genau. Bei den Distanzen, da hat aber der Pascal mit 280 Kilometer letzte Woche ganz ordentlich reingehauen. Der Marcel mit 225 und dann kommt Markus. Markus, Entschuldigung. Und dann kommt die Stefanie. Da war ich schon eine Etage tiefer. Ja, bei der längsten Etappen auch wie der Steffen mit fast 10 Stunden. Ich kann dir auch sagen, was das war. Das war der Zugspitz Ultra Trail. Ja, okay, dann. Beziehungsweise, ich glaube, der Steffen war nicht beim Ultra Trail, sondern bei einem Super Trail. Ich glaube, der ist dann das Ding hat knapp 70 Kilometer, aber schon natürlich heftig genug. Ja. Ja, und dann der Flo auch dabei mit fast 9 Stunden und dann einmal noch vertreten der Niklas mit seinen 7 genau. Stunden 22. Das war noch seine letzte Etappe, glaube ich. Ne? Ja, die war ja letzte Woche noch. Ich glaube, der leckt auch seine Wunden gerade. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber wir haben auch einen Beitrag. Vor 2 Tagen hat der Uwe, also nicht unser Uwe, ein anderer, der fragte in die Gruppe, ob jemand in Dortmund startet beim Triathlon. Ja, ich habe es gesehen. Am 2.7. Also falls ihr nicht in der Gruppe seid, kommt rein. Und falls ihr beim Dortmunder Triathlon mitmacht, meldet euch. Meldet euch beim Uwe oder über den Club. Könnt ihr auch reinschreiben, dass ihr dabei seid. Wäre cool. Genau. Ja. Und wie gesagt, ihr seid alle herzlich eingeladen, beizutreten in unseren kleinen Club. Wäre ganz cool. Ja. Ich gucke gerade mal schnell, ob jemand noch ein neues dazugekommen ist. Nein, leider nicht. Wir stehen noch bei 40. Das kann ruhig noch ein bisschen mehr werden. Also auf. Genau. Ja, was liegt bei dir noch an? Irgendwie ist irgendwas geplant oder das weiterhin das Training jetzt für den Spartan? Ja, also mein Training ist natürlich jetzt noch nicht abgeschlossen. Ich werde jetzt auch nicht irgendwie jetzt hier mich auf die Frau laut legen. Ich will auch heute noch mal was machen. Also es war noch, soll ja diese Woche richtig heiß werden. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie und dann abends mache und dann halt noch meine Krafteinheiten davor oder so. Ja, und dann habe ich noch quasi 2 Wochen, wo ich voll durchziehen kann und dann ja noch so eine halbe, wo ich noch ein bisschen langsamer machen können, ja, Tour. Und dann ist ja schon der Spartan am 8. Ja, okay. Ansonsten, ja, jetzt kein Wettkampf an sich. Aber ich müsste dich eigentlich fragen, was jetzt neben deinem Exterra noch so geplant ist. Naja, also so großartig habe ich jetzt nicht mehr viel geplant. Plan halt jetzt nicht so viel Wettkämpfe jetzt irgendwie, vielleicht mache ich noch irgendwie was spontan, aber nach dem Exterra habe ich mich eigentlich für den Licher Triathlon angemeldet, da wollte ich schon bei dieser Jubiläumsausgabe mitmachen. Ich weiß nicht, du warst da noch so ein bisschen unentschlossen, ob du mitmachst, aber so quasi als unser Heimtriathlon musste das schon mal irgendwie drin sein, dass wir da beide starten beim 10. Veranstaltung. Ja, wenn wir bis dahin T-Shirts haben, dann können wir auch da gut starten. Ja, bis dahin sollte das mit den T-Shirts klappen. Und und danach steht auf jeden Fall der Schottener Trail Marathon. Da will ich auf jeden Fall mitmachen. Ich war so ein bisschen am Liebäugeln, ob ich da jetzt die Ultrastrecke nehme. Die hat ja knapp 68 Kilometer. Ich bin ja dort, ich glaube, 1800 noch was, also knapp 1100. Also schon ein bisschen was für Schottener bzw. Vogelsberger Verhältnisse ist das schon ordentlich. Ja, ich habe da letztes Jahr an dem Marathon teilgenommen, war wirklich sehr begeistert. Ich kann den wirklich nur jeden ans Herz legen. Letztes Jahr gab es ja die Premierenveranstaltung und die geben sich da wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe. Und ja, das war schon sehr cool. Und die Strecke an sich, also ich war ja letztes Jahr und auch die Jahre davor eigentlich oft in der Gegend laufen, aber selbst da, wo wir entlang gelaufen sind, da war ich noch nicht. Und es hat mir sehr, sehr gefallen. Der Trail-Anteil ist da schon hoch und ja, es geht ordentlich berghoch und die letzten Kilometer ordentlich bergrunter. Macht schon Spaß, ja. Deshalb, ich habe das letztes Jahr eher so just for fun, habe ich es gemacht und habe den Lauf eher genossen und habe da auch länger, was weiß ich, eine Verpflegungspause gemacht, habe mich mit den Leuten unterhalten, bin hier mit jemand gelaufen, da mit jemand gelaufen, habe das einfach so, wollte es bewusst jetzt irgendwie just for fun veranstalten. Dieses Jahr würde ich das schon gerne ein bisschen ernster angehen wollen und ja, deshalb, ja, jetzt die Überlegung. Ja, ich tendiere da schon zu dem Marathon, wobei mich der Ultra auch reizt, aber ja, dann vielleicht doch erst nächstes Jahr. Mal schauen. Hm. Ja, ich habe dir auch schon letztes Mal gesagt, also ich glaube, wenn du den Marathon machst, ich glaube, da würde ich sogar mitmachen. Ja. Also das. Den kann ich wirklich empfehlen. Der ist richtig, richtig, richtig schön. Also von der Strecke her, ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Weil, wie gesagt, ich kenne da schon einiges vom Mountainbiken, vom Laufen, aber da war ich halt so in so Gegenden, wo ich halt noch nicht war, die ich gar nicht kannte. Und das war schon ganz cool. Hab da halt wieder ein paar neue Trailstrecken entdeckt. Hat schon wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also wirklich eine klare, klare Empfehlung. Ja. Ja, ich würde mal sagen, wir sind schon über 1,5 Stunden hier am Quatschen. Ja, mal wieder mal etwas längere Folge. Ja, ich glaube auch viel zu erzählen. Und ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Auch mal hier genau. Jetzt kleine Erfahrungsberichte vom letzten Wochenende. Ein paar Leidensgeschichten. Also bei mir ja nicht so. Es war eher eine Spaßveranstaltung. Und ja, mit einem persönlichen Höhepunkt ganz, ganz am Ende. Genau. Ist so gut, dass wir da geblieben sind, nicht, dass wir weggefahren sind, sonst ärgert man sich hinterher. Naja, okay. Egal. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen mal hier Schluss. Und, genau. Ja, trainiert fleißig und ja, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüssi. Tschüss.